Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 3. Dezember 1790. Mich verlangt zu wissen, was du jetzt treibst. Von diesem Winter verspreche ich mir eine dichterische Arbeit zur Erholung auf den 30-jährigen Krieg. Auch ich bin nicht untätig und grabe immerfort in meinem philosophischen Schachte. Bald kann ich dir vielleicht etwas von dem Erfolge mitteilen. Mein Gegenstand ist teils das Unwillkürliche der Jurisprudenz, teils eine Kritik der Begriffe, die weiter ausholt als Kant und seine Nachfolger und durch die ich auf den Punkt zu kommen gedenke, wo der Wert und Unwert der Kantschen Philosophie genau abgewogen und allgemein fasslich dargestellt werden kann. Schmidts Moralphilosophie hat viel Gutes, aber zu meinem Behufe ist sie nicht befriedigend. Sein Grundsatz des Naturrechts ist mir nicht belehrend genug. Ich verlange nicht bloß die Form des Gesetzes, sondern auch einen wesentlichen Inhalt, der in jedem einzelnen Falle ein Kennzeichen von Recht und Unrecht darbietet. In Reinholds neuen Beiträgen sind viel Wiederholungen seiner vorhergehenden Behauptungen. Sein System hat wie das Kantsche gewisse Mängel an Evidenz und Befriedigung, die ihm auch bei denjenigen im Wege stehen, welche das Nachdenken nicht scheuen. Diese Mängel sollte er aufsuchen und ihnen abhelfen, anstatt bloß dieselben Sätze mit kleinen Abänderungen der Form zu wiederholen. Sein erster Grundsatz der Elementarphilosophie hat Evidenz, aber es mangelt ihm an der Fruchtbarkeit, die ihm Reinhold zuschreibt. Der Punkt, nach dem ich strebe, liegt höher hinauf. Mein Appellationsgericht hindert mich nicht an diesen Arbeiten, es dient vielmehr als eine andere und leichtere Arbeit zur Erholung, und ich merke täglich, wie mir diese Geschäfte leichter werden. Von Huber habe ich kürzlich etwas gelesen, das er ins Museum einrücken lässt, was mir nicht recht gefiel. Sein Stil hat jetzt etwas Geschraubtes und Deklamatorisches, wodurch er zuweilen alltägliche Gedanken aufzustutzen sucht. Mich deucht, Forster steckt ihn an. Dieser hat auch eine sonderbare Prätension in seinem Stil in solchen Fällen, wo der Inhalt nicht von sonderlicher Erheblichkeit ist. Über Schulz muss ich dir noch sagen, dass du der Herzogin Unrecht tust, wenn du sie für seine zu warme Freundin hältst. Dass er die Stelle bekommen hat, rührt teils von Bode her, durch den er der Frau von Recke ist empfohlen worden, teils hat er dem Fräulein Wietinghoff gefallen, die viel bei der Herzogin gilt, das Letztere unter uns. Dass wir Husaren bekommen, weißt du wohl schon, Funk, hoffe ich, wird als Stabsrittmeister dabei angestellt werden. Er ist jetzt eine Zeit lang krank gewesen, arbeitet aber fleißig am Sully. Deinem Weibchen gib beiliegende Noten und entschuldige mich, dass ich ihr die verlangte Melodie so spät schicke. Zum Teil liegt die Schuld an einer kleinen Abänderung, die ich an der einen machen wollte und über die ich nicht mit mir einig werden konnte. Lebe wohl, M. und D. grüßen dich und deine L. schönstens. K.